Deutschlandfunk. Nachtradio. Das Thema heute, die vergessene Band der 80er Jahre, Talk Talk aus England. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Elbern. Das Titelstück zur britischen Band Talk Talk, der Song Talk Talk, zu finden auf ihrem ersten Album, das 1982 erschien. The Party's Over war ein Album, das im Fahrwasser der britischen New Romantic Bands wie Duran Duran oder Spandau Ballet erschien. Die Band Talk Talk aus London hatte auch einen ähnlichen Ansatz. Massiger Einsatz von Synthesizern, elektronischem Schlagzeug und hitverdächtige Kompositionen. Talk Talk stehen mit ihren Hits oft für den Sound der 80er. Dabei hat die Band einen bemerkenswerten Wandel vollzogen, der weit über diese Dekade herausgestrahlt hat und ist alleine deswegen einer der wichtigsten Gruppen der 80er Jahre. Hören wir einer ihrer größten Hits vom Album It's My Life, das 1984 erschien. Talk Talk mit Such a Shame. Such a shame to believe Such a Shame markiert den kommerziellen Höhepunkt der Band Talk Talk von 1984 bis 1986, wo sie eine ganze Serie von Hits hatten. Anfang der 90er war dann auch Ende mit Talk Talk. Interessant ist, dass durch Wiederveröffentlichungen und Compilations auch in den 90ern und in den Jahren danach immer wieder eine Nachfrage geschaffen wurde. Beispielsweise die Compilation A-Sides und B-Sides zeigen schon die verschiedenen Seiten von Talk Talk auf, aber dazu später. Hören wir von A-Sides und B-Sides den Song John Cope. Of my face, Ich muss, wenn ich diesen Song Dum Dum Girl vom Album It's My Life höre, immer an ein Konzert denken, das Talk Talk im Rahmen eines Open-Air-Festivals Anfang der 80er in Alsdorf gespielt haben. Mit von der Partie damals waren The Cure oder The Cult und Talk Talk klangen dermaßen perfektionistisch und hatten eine Riesenband auf der Bühne versammelt. Die Stimme von Sänger Mark Hollis war damals schon unglaublich intensiv und unter die Haut gehend und die vielen Wave-Fans, die wegen The Cure gekommen waren, konnten mit dem Sound von Talk Talk wenig anfangen. Das Album It's My Life war da schon draußen und es klingt schon fast wie eine Art Best-of der Band. Ein Hit folgt dem nächsten und It's My Life, das Titelstück, das übrigens auch sehr erfolgreich von No Doubt gecovert wurde, gehört definitiv dazu. Und 1986 erschien das Talk-Talk-Album The Color of Spring, das viel verspielter war als seine Vorgänger und sich mehr und mehr von den synthetischen Klängen verabschiedet und immer mehr Solo-Einlagen hat. Die Songs lassen sich Zeit, entwickeln sich, es gibt viele Überraschungen, doch nichts stört den Höreindruck und die Produktion gehört mit zu den ausgereiftesten, die in den 80ern erschienen sind. Produziert hat Tim Freeze Green neben Mark Hollis, Paul Webb und Lee Harris das vierte inoffizielle Mitglied der Band. Vom 86er-Album The Color of Spring, Happiness is Easy. 1988 erschien das Talk-Talk-Album Spirit of Eden. Dieses Album ist in meinen Ohren ein Meilenstein in der Rock- und Pop-Historie. Und man kann eigentlich nicht genügend Lobeshymnen über dieses Werk verkünden. Es ist so anders als alle anderen Talk-Talk-Alben davor und wird gerne als Meilenstein des Post-Rock genannt. Gruppen wie Radiohead müssen dieses Album auswendig gelernt haben, um ihren eigenen Sound zu finden. Die Kombination aus Rock, Jazz, klassischer Musik und Ambient-Klängen ist einzigartig und ist es bis heute. Es ist, als würden sich Talk-Talk neu erfinden und sich mehr an Platten des Münchner ECM-Labels, das mit Produktion von Ebert Weber, Terry Ripdahl und Jan Gabarek den Jazz neu definierte, also mehr an diesen Produktionen orientierte als an Rock und Pop. Heraus kam so etwas wie kommerzieller Selbstmord für die einst so eingängigen Talk Talk, was mit ihrer Plattenfirma auch zu einigen Verwürfnissen geführt hat. Kein Wunder, wenn direkt das erste Stück 20 Minuten lang ist, dann ist es für die einst so radiofreundlichen Talk Talk erstmal schwierig. Die Talk Talk Mitglieder wussten das, doch sie wollten Kunst produzieren. Die Synthesizer wurden ausgemacht, dafür viele Instrumentalisten eingestellt, beispielsweise ein damals recht unbekannter Nigel Kennedy, durfte Geige spielen und unzählige Sessions wurden im Studio aufgezeichnet, aus denen dann das fertige Album entstand. Spirit of Eden ist meiner Meinung nach eines der 10 Alben, das man getrost ins All schießen kann, um anderen Lebensformen die Höhepunkte der Rock- und Popmusik auf dem Planet Erde zu demonstrieren. Also kurz gesagt, ein überraschendes Meisterwerk, fantastischem Klang und selbst heute, 23 Jahre nach seiner Entstehung, immer noch ein Garant für Gänsehaut. Hören wir den ersten Song, The Rainbow und Eden.

Es ist unglaublich, welchen Platz die einzelnen Instrumente auf Spirit of Eden, vor allem die Pausen, einnehmen. Und selbst Dissonanz wird hier so geschickt eingesetzt. Im Laufe des Programms mehr Klänge der späteren Talk Talk, jetzt ein Sprung zurück in die Talk Talk-Geschichte. Zum ersten Album The Party's Over mit dem Song Candy. Auf dem Album A-Sides, B-Sides finden sich auch verschiedene Maxi-Versionen von Talk Talk Songs, unter anderem auch den Song Living in Another World, den wir bis zu den Nachrichten hören. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck.